Am 29. und 30. September fand das internationale wissenschaftliche Seminar zum 70. Gründungstag der Kim Il-sung-Universität statt. Auf dem Seminar unter dem Motto Wissenschaftliche Entwicklung und sozialer Fortschritt wurden hunderte wissenschaftlich-technische Abhandlungen von wissenschaftlicher und praktischer Bedeutung veröffentlicht, die zum sozialen Fortschritt der Menschheit beitragen werden. Das Seminar wurde am 29. September in der Kim Il-sung-Universität eröffnet. Daran beteiligten sich die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die leitenden Mitarbeiter, Lehrer und Forscher der Kim Il-sung-Universität, die Delegationen und Delegierten aus den ausländischen Universitäten, Hochschulen, Forschungsanstalten und Organisationen und die Delegation der Koreanischen Hochschule des Generalverbandes der Japan-Koreaner. Dazu wurden die Mitarbeiter der diplomatischen Vertretungen verschiedener Länder und der Vertretungen der internationalen Organisationen in der DVK eingeladen. Das Seminar verlief geteilt in Sektionen Sozialpolitologie, Wirtschaft und Finanzwesen, Literatur, Geschichte, Linguistik, Mathematik, Physik, Biowissenschaften und Umweltkunde. Auf der Abschlussfeier am 30. September wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un angenommen. Während des Seminars gab die Kim Il-sung-Universität zu Ehren der Teilnehmer des Seminars ein Bankett.